Was wollen wir mit der Bitte, dass die ganze Welt Gott anerkennen, lieben und ihm dienen möge? Wir wollen mit dieser Bitte, dass die Ungläubigen zur Erkenntnis des wahren Gottes gelangen. Ja. Dass also von allen Gott verherrlicht werden, indem sie ihn erkennen und ihm dienen. Dass die Irrgläubigen ihre Irrtümer einsehen, dass die Schismatiker zur Einheit der Kirche zurückkehren, dass die Sünder sich bessern und dass die Gerechten im Guten beharrlich seien. Sieht jeder auf seine Weise. Gott verherrlicht das auf die gleiche Weise schlussendlich, aber je nachdem, von wo der Nächste und wo der Einzelne kommt.